Grammatik zu 19. Sie hören wieder einige Verbformen im PPS. Comer. Comi. Comeste. Comeu. Comeu. Comemos. Comeram. Comeram. Abrir. Abri. Abriste. Abriu. Abriu. Abrimos. Abrirão. Abrirão.